breit. Oh, bah. Geschehen ist geschehen. So ist bei dir Eide, die er zu haben scheint, wird er gewiss vor uns ankommen. Aber diese Kälte auf einmal. Das ist ja fürchterlich. Ich bin ja ganz von Blut durchnässt. Und da liegen auch ein paar Teile meiner Frau herum. Das ist doch sehr dumm. Wo es Blut gibt, da tauchen immer eine Menge Unannehmlichkeiten auf. Also wirklich, wenn dieser Zug nicht hier hätte vorbeikommen müssen, wäre ich sehr glücklich. Aber da er nun mal vorbeigekommen ist, kann man eh nichts machen. Hören Sie, wie wollen Sie erklären, dass Ihre Frau sich so schwer verletzt hat, dass man sie in 8 Teile zerstückelt auffand und dass Sie, der Sie daneben lagen, nicht eine Bewegung gemacht haben, um es zu verhindern? Ja, dass Sie sogar nicht das Geringste davon gemerkt haben. Das ist das Rätselhafte. Das sollten Sie dem Gericht erklären. Naja, da kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Die Hinrichtung wird morgen stattfinden. Angeklagter, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Seltsam. Da rollt mein Kopf. Und was sagt er? Entschuldigen Sie, sagt er. Aber ich habe die Affäre nicht verfolgt. Wenn man den Altan verlässt, an dem die Welt vorüberzog und ohne Arkaden zurück muss, in das kalte Maul des alles benagenden Tages, Hunderten von Schachteln gegenüber, die eiligst gefüllt werden müssen. Wenn man den großen, herrlichen Raum verlassen muss, wo man Aufenthalt hatte. Traurigkeit des Erwachens. Jetzt heißt es wieder hinunter. Heißt es sich demütigen. Sind Sie sich bewusst, dass das, was Sie da auf Ihrem Teller haben, nicht auf der Karte steht? Oh, verzeihen Sie. Ich hatte es eilig und habe mir nicht die Mühe gemacht, die Karte zu studieren. Ich habe auf gut Glück ein Kotelett bestellt. Aber ich war durchaus bereit, auch etwas ganz anderes zu bestellen. Wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich gerne eine andere Art Fleisch gewählt oder einfach ein Ei. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen großen Hunger mehr. Ich werde unverzüglich zahlen. Was schulde ich Ihnen, Herr Oberkellner? Oberkellner? Wie kommen Sie darauf? Sie haben den Geschäftsführer vor sich. Oh, es ist mir sehr unangenehm, Herr Geschäftsführer. Ich wusste nicht, dass Kotelett nicht auf der Karte steht. Ich habe Sie nicht angesehen, weil ich sehr kurzsichtig bin und weil ich meinen Kneifer nicht bei mir hatte. Der Kellner war zweifellos in Gedanken und hat nicht weiter gefragt. Er hat mir dies hier gebracht. Ich selbst war übrigens völlig zerstreut und habe angefangen zu essen. Schließlich, ich kann ja gleich bei Ihnen zahlen, da Sie nun einmal hier sind. Na was denn? Wollen Sie mich bestechen? Seit wann tragen Sie Uniform, Herr Geschäftsführer? Geschäftsführer, haben Sie gesagt, unterstehen Sie sich. Über die Polizei macht mir keiner von euch seine Witze. Ach, haben Sie Nachsicht. Ich bin hereingekommen, um mich ein wenig auszuruhen. Auf einmal hat man mir ins Gesicht geschrien. Und für den Herrn, was beliebt? Oh, ein Bier, sage ich. Und danach schreit der Kellner. Darauf ich, mehr um ihn loszuwerden, als aus sonst einem Grund. Na schön, ein Kotelett. Das war alles, Herr Wachtmeister. Mensch, kann er denn nicht einen Polizeikommissar von einem Wachtmeister unterscheiden? Ich bin untröstlich, Herr Kommissar. Ich hatte eine Verabredung mit einem Freund. Wirklich, den ganzen Vormittag habe ich ihn vergeblich gesucht. Da ich wusste, dass mein Freund, wenn er aus dem Büro kommt, diese Straße entlang muss, bin ich hier hineingegangen und habe mich beim Fenster an einen Tisch gesetzt, weil andererseits das Warten lange dauern konnte und ich nicht so aussehen wollte, als scheue ich die Ausgabe, habe ich ein wenig Kotelett bestellt, nur um etwas vor mir stehen zu haben. Nicht einen Augenblick dachte ich daran, etwas zu verzehren, aber wie ich es vor mir stehen sah, habe ich ganz mechanisch, ohne mir die geringste Rechenschaft über mein Tun abzulegen, angefangen zu essen. Jawohl, jawohl, Herr Polizeidirektor, einen Augenblick bitte. Sonst gehe ich nämlich um nichts in der Welt in ein Restaurant. Nur zu Hause essen, das ist mein Grundsatz. Hier hat es sich um eine reine Zerstreutheit gehandelt, wie sie jedem ermüdeten Menschen passieren kann. Eine vorübergehende Abwesenheit, nichts anderes. Los, los! Der Polizeidirektor ist am Apparat. Heraus mit der Sprache, das ist Ihre letzte Chance. Nimm schon den Hörer. Jetzt heißt es sich zusammenreißen, Freundchen. Ja? Prinz! Oh, Prinz! Oh, Prinz! Oh, Prinz! Sehen Sie, was für ein Schaden für meinen Betrieb. Eine regelrechte Katastrophe. Jetzt können Sie sich auf etwas gefasst machen. Besser gleich mit der ganzen Wahrheit heraus. Beim Geheimdienst sind wir solche Fälle gewohnt. Wenn's einmal diese Wendung nimmt, dann wird es ernst. Es ist ein Befehl. Ich kann nichts dafür. Also, wenn Sie nicht in den Apparat sprechen, muss ich zuschlagen. Verstanden? Legen Sie ein Geständnis ab. Sie wissen jetzt Bescheid. Also, wenn ich nichts höre, schlage ich zu. Es ist vorbei. Vergebens schwamm der Arme mit unwiderstehlichem Elan sein Schicksal stromaufwärts. Vergebens hat er sich erhoben. Er blickt um sich. Lasten drücken ihn zu Boden. Der Tag nimmt ihn wieder auf, wie ein Personenzug seine Ladung täglicher Fahrgäste aufnimmt. Los, Abfahrt! Und er muss fort. Oh, was haben Sie denn da angerichtet? Wissen Sie, wir sind auf der Heimreise. Leider im falschen Zug. Und überdies mit einem Haufen Bulgaren, die untereinander wer weiß was tuschelten und die ganze Zeit hin und her rückten. Also, da wollten wir lieber gleich mit einem Mal Schluss machen. Wir haben also unsere Revolver rausgeholt und geschossen. Gleich losgeknallt, denn wir trauten ihnen nicht. Am besten setzt man sowas gleich außer Gefecht. Sie selbst schienen alles in allem erstaunt. Aber Bulgaren ist eben nicht zu trauen. An der nächsten Station steigen eine Menge Leute zu. Rücken Sie doch ein bisschen enger zusammen. Ja, ja, Sie und die beiden anderen jungen Herren, damit Sie nur ein Abteil besetzen. Es gibt jetzt gar keinen Grund mehr, weshalb Sie und das ganze Korbzeug verschiedene Abteile besetzen sollten. Aber gewiss, wir werden schon miteinander auskommen. Wie denn sonst? Gewiss doch, sofort. Das möchte ich mir auch ausgebeten haben. Kommen Sie, Blüm, schnell. Setzen wir uns neben die Toten und stützen wir sie ab. Das ist aber gar nicht so leicht. 7 Tote, bloß 3 Lebendige. Immerfort verschieben sich die kalten Körper dieser Schläfer. Und ihre Köpfe neigen sich die ganze Zeit. Sie hängen einem direkt in den Kragen. Wie Urnen, die man auf der Schulter trägt, diese kalten Köpfe. Narbigon gegen die Wangen, diese harten Bärte, die plötzlich mit verdoppelter Geschwindigkeit zu wachsen anfangen. Hoppla! Hoppla! Auf! Au! aufrecht. Festhalten! Die Nacht müssen wir noch überstehen. Dann, im Morgengrauen, werden wir versuchen, uns aus dem Staube zu machen. Vielleicht wird der Schaffner alles vergessen haben. Bevor der Zug die Grenze erreicht, fährt er gewöhnlich langsamer. Sehr richtig. Die Flucht wird dann leichter sein. Wir werden etwas weiter weg im Wald mit einem Führer hinüberkommen. Geduld. Geduld. Geduld. Geduld. Könnte einer der Herren nicht dieser alten Dame hier Platz machen? Aber natürlich. Wie könnte man da Nein sagen? Ich nehme einfach einen der Toten auf meine Knie und die Dame kann sich neben mich setzen. Danke. Es ist mir wirklich ein Vergnügen, so wohlerzogene Herren in meinem Zug zu haben. Jetzt ist die alte Dame eingeschlafen. Und ihr Kopf hängt herunter. Und ihr Kopf und der des Toten stoßen zusammen. Aber nur der Kopf der Dame wacht davon auf. Das ist aber mal recht kalt. Das macht richtig Angst. Ja, ja, es herrscht eine große Kälte. Fassen Sie nur unsere Hände an. Ganz kalte Hände. Vielleicht gehen Sie besser in ein wärmeres Abteil. Ich werde mal aufstehen und den Schaffner rufen. Schaffner! Schaffner! Was ist? Kontrollieren Sie mal die Heizung. Nein, also die Heizung funktioniert völlig normal. Dann fassen Sie doch mal diese Hände an. Nein, nein, das macht die Bewegungslosigkeit. Die Bewegungslosigkeit? Ja, das sind Finger. Ja. Finger, die vom bewegungslosen Dasitzen eingeschlafen sind. Ja, vom Dasitzen weiter gar nichts. Weiter gar nichts, weiter gar nichts. Und uns allen ist ja warm genug. Wir müssen auch warm genug. Man schwitzt ja. Ja, ich schwitze auch. Ja. Fassen Sie nur diese Stirn an. Ja, und diese Stirn, fassen Sie mal. Auf einem Körperteil Schweiß, ja, auf dem anderen Frost. Schweiß das und Frost. Kommt von Schweiß der Bewegungslosigkeit. Ja, von der Bewegungslosigkeit. Von nichts anderem als von der Bewegungslosigkeit. Ja, dann ist es ja gut. Gut, dann ist es ja gut. Also ich wünsche jetzt keinen Ärger mehr mit diesem Abteil. Wir sollten unbedingt daran denken, unsere Toten abzustoßen. Nach und nach abzustoßen. Lasst nur das große Fenster herunter, dann kann die Prozedur gleich beginnen. Also los. Packt sie im Gürtel. Schiebt! Aber die Knie müssen schon eingeknickt werden, damit sie nicht hängen bleiben. Und dass der Kopf nicht aufschlägt, als wollte er wieder herein. Aber wie der da. Nur Mut. Bald haben wir wieder genügend Raum. Nur noch dieser eine. Dann ist es vorbei. So, das hätten wir geschafft. Könnten Sie nicht noch ein wenig zusammenrücken? Dieses arme Mädchen steht draußen auf dem Gang und die Augen fallen ihm zu vor Müdigkeit. Gibt es noch etwas Platz? Aber sicher doch. Das ist schon recht merkwürdig. Ich hätte schwören mögen, dass... Und warum steht das Fenster weit offen? Wo es so kalt ist, Sie sollten es wirklich schließen. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, merkwürdig. So viele sind offenbar ausgestiegen und ich habe es gar nicht bemerkt. Und es gab auch keine Station bisher. Um Gottes Willen. Ein Viertel auf fünf. Gleich sind wir da. Aber was ist das? Spüren Sie das auch? Ja. Ein Toter zu unseren Füßen. Also war nicht er es, den wir hinauswarfen? Wie ist das möglich? Na, wenn schon. Die Fragen können warten. Packen wir den Toten und werfen wir ihn in die Nacht hinaus. Aber bemerken Sie etwas? Wir sind nur noch zwei. Nun, wenn schon. Wie gut doch das Leben den Lebenden schmeckt. Ha! Was für ein lustiges Abteil. Machen Sie auf, meine Damen. Es wird langsam Zeit. Wir kommen an. Alles ist gut gegangen. Ein ausgezeichneter Zug, nicht wahr? Haben Sie wenigstens gut geschlafen? Danke, danke. Wenn Sie mir beim Ausstecken helfen würden, das wäre ganz reizend. Ich habe nichts zu sagen. Ich halte mich kaum auf den Beinen. Leben Sie wohl. Los, los, machen Sie rasch. Steigen Sie aus mit Ihren Zeugen. Aber wir haben ja keine Zeugen. Na schön, Sie wollen doch einen Zeugen. Da können Sie auf mich zählen. Warten Sie einen Augenblick auf der anderen Bahnhofseite, den Schaltern gegenüber. Ich bin gleich wieder da, nicht wahr? Hier ist ein Passierschein. In einem Augenblick bin ich wieder da. Warten Sie auf mich. Jetzt über die Schienen. Und kaum sind wir dort, machen wir uns auf und davon. Auf und davon. Oh, jetzt leben. Oh, endlich leben. Oh, wie seltsam sie tönt. Die Welt, so wie sie wirklich klingt. Er sieht sie auch, wie sie ist. Gelb, hauptsächlich gelb. Mit etwas Kot und Ocker gemischt. Sein Herz fängt zu hüpfen an, wie ein Ball. In seiner Brust wird jetzt gequirlt, im See der Emotionen. Wie Luftblasen kommen immer neue Horizonte auf, wachsen an, weiten sich, zerplatzen und steigen wieder auf, dehnen sich, weiten sich wieder und wieder. Er zieht seine Bahn und das Leben bekommt einen ganz anderen Sinn. Jeder hinter anderen Kerzen her, ein Hintereinanderwirbeln und im Strudel, da gibt es keine Brücken. Ich kann nicht sagen, dass man mich auf Reisen mit übertriebener Rücksicht behandelt. Die einen steigen über mich hinweg, ohne vorherige Warnung. Die anderen trocknen sich in aller Ruhe ihre Hände an meiner Jacke ab. Schließlich gewöhnt man sich daran. Mir ist es lieber, in aller Bescheidenheit zu reisen. Solange es mir irgend möglich ist, werde ich das tun. Los, los! Essen Sie! Worauf warten Sie denn noch? Sehr wohl, sofort. Bin schon dabei. Und nachts, wenn man mir ein Bett verweigert... Was? Sie sind doch nicht von so weit hergekommen, um zu schlafen, wie? Los, los, nehmen Sie Ihren Koffer und Ihre Sachen. Dies ist die Tageszeit, wo es sich am besten zu Fuß geht. Sehr wohl. Ja, gewiss. Ich hatte es natürlich nicht ernst gemeint. Doch, nur zum Scherz. Und wieder hinaus in die finstere Nacht. Und dann aus dem Zug hinausgeworfen. Nein, nein! Sie denken wohl, diese Lokomotive wäre seit 3 Stunden geheizt worden. Und man habe 8 Wagen angehängt, um einen jungen Mann ihres Alters zu befördern, der vollkommen gesund ist, der hier durchaus nützlich sein kann, den nichts dazu zwingt, wegzufahren. Und dazu hätte man Tunnels gebohrt, viele Tonnen von Felsen mit Dynamit gesprengt, hunderte von Kilometern Schienen gelegt bei Tag und Nacht, abgesehen davon, dass man die Linie auch noch bewachen lassen muss wegen der Sabotageakte und alles nur um... Sehr wohl. Ich begreife ja durchaus. Ich war nur eingestiegen, um einen Blick hineinzutun. Für jetzt ist das alles. Einfache Neugier. Bis weiter. 1000 Dank. Und zurück auf die Landstraße mit dem ganzen Gepäck. Nein. Und in Rom, wenn ich das Kolosseum zu sehen wünsche. Hören Sie mal, man hat ihn schon übel genug mitgespielt. Und dann werden der Herr es anfassen wollen, sich anlehnen, sich draufsetzen. Auf diese Weise bleiben überhaupt nur noch Trümmer übrig. Für uns war es eine Lehre, eine harte Lehre. Aber in Zukunft, nein, Schluss damit, nicht wahr? Sehr wohl, sehr wohl. Es war nur, ich wollte Sie bloß um eine Postkarte bitten. Ein Foto vielleicht, wenn Sie zufällig... Und fort aus der Stadt, ohne etwas gesehen zu haben. Und auf dem Dampfer schließlich, wenn plötzlich der Deckoffizier vor mir steht und mit dem Finger auf mich zeigt. Was macht denn der hier? Da unten fehlt es scheint sehr an Disziplin. Los, los, bringt ihn mir schleunigst wieder in die Ankerkammer runter. Es hat eben schon halb geschlagen. Pfeifend geht er weiter. Ich verrenke mir das Kreuz während der ganzen Überfahrt. Aber ich sage nichts, beklage mich nicht. Ich denke an die Unglücklichen, die überhaupt nicht reisen können, während ich immerfort auf Reisen bin. Immerfort auf Reisen. Halt! Wo wollen Sie hin? Ich habe ein Empfehlungsschreiben an Ihre Majestät. Wenn das so ist, Sie können passieren. Ach bitte, würden Sie mir sagen, wie ich zu Ihren Majestäten komme? Ja, den Flur entlang, dann rechts um die Ecke, dann links um die Ecke. Eine Treppe hinauf, eine halbe hinunter und immer geradeaus. Sie sind es. Nun, der König ist im Augenblick sehr beschäftigt. Sie werden ihn später sehen. Wenn Sie mögen, wollen wir ihn gegen 5 Uhr zusammen abholen. Seine Majestät schätzen die Dänen sehr. Seine Majestät werden Sie also recht gerne empfangen. Vielleicht können Sie inzwischen ein bisschen mit mir spazieren gehen. Der Palast ist sehr groß. Darum habe ich immer Angst, mich darin zu verirren und plötzlich vor den Küchenräumen zu stehen. Und Sie begreifen doch, das wäre für eine Königin dermaßen lächerlich. Wir müssen jetzt hier entlang gehen. Ich kenne den Weg gut. Hier ist mein Schlafzimmer. Na, kommen Sie, kommen Sie. Nun haben wir ja noch 2 gute Stunden vor uns. Da könnten Sie mir vielleicht etwas vorlesen, aber ich habe hier nichts besonders Interessantes. Vielleicht spielen Sie Karten? Aber ich gestehe Ihnen offen, dass ich immer gleich verliere. In jedem Falle bleiben Sie nicht stehen. Das macht müde. Wenn man sitzt, langweilt man sich wiederum bald. Also könnten wir uns vielleicht auf diesem Divan ausstrecken? Haben Sie... Es ist bequem so, nicht wahr? So, ich weiß nicht, also in diesem Zimmer herrscht immer eine unerträgliche Hitze. Wenn Sie mir helfen wollen, mich auszuziehen, würden Sie mir einen Gefallen tun. Nachher werden wir reden können, wie es sich gehört. Ich hätte so gerne ein paar Auskünfte über Dänemark. Übrigens lässt sich dieses Kleid so leicht abstreifen. Ich frage mich, wie ich es fertig bringe, den ganzen Tag angezogen zu bleiben. Dieses Kleid streift sich ganz von selbst ab, ohne dass man sich darüber Rechenschaft gibt. Sehen Sie, ich hebe nur die Arme und jetzt könnte jedes Kind es herunterziehen. Natürlich würde ich es nicht zulassen. Ich bin sehr kinderlieb. Aber in einem Palast wird so viel geklatscht und dann die Kinder, die verkramen immer gleich alles. Aber Sie selbst? Hören Sie mal, bleiben Sie nicht so... In einem Zimmer sich ganz angekleidet aufzuhalten, das sieht sehr gezwungen aus. Und dann, so kann ich Sie gar nicht ansehen. Ich habe immer den Eindruck, Sie wollen weggehen und mich allein lassen in diesem derartig weiträumigen Palast. Sehr gut. Nun haben Sie sich fast gänzlich entkleidet. Legen Sie sich nur im Hemd wieder nieder. ein Viertel nach 3 Uhr. Wissen Sie wirklich so viel über Dänemark, dass Sie mir eine und dreiviertel Stunde lang davon erzählen können? Ich will nicht so anspruchsvoll sein. Ich begreife, dass dies sehr schwierig wäre. Ich gewähre Ihnen also noch etwas Zeit zum Nachdenken. Und passen Sie auf, inzwischen, da Sie nun einmal hier sind, werde ich Ihnen etwas zeigen, das mich sehr beunruhigt. Ich wäre neugierig darauf, was ein Däne dazu meint. Ich habe hier, sehen Sie, unter der rechten Brust 3 kleine Male. Eigentlich nicht 3, sondern 2 kleine und ein großes, sehen Sie. Das große sieht beinahe aus wie... Es ist wirklich sonderbar, nicht wahr? Ja. Und sehen Sie die linke Brust? Nichts. Ganz weiß. Hören Sie, sagen Sie mir etwas. Aber zuerst sehen Sie sich ganz genau an, in aller Ruhe. Ja, hören Sie es nur. Betasten Sie es immer wieder hinauf und hinab. Erklimmen Sie Ihren gerundeten Weg. Na, was ist? Lässt Sie die Erforschung der Wirklichkeit erzittern? Oh, was Sie doch für unsichere Finger haben. Ich sehe, Sie stellen sich eine Frage. Und daran erkenne ich, dass Sie etwas davon verstehen. Sie möchten gerne wissen, ob ich hier noch eins habe. Nein. Kitzeln Sie mich nicht. Ich habe Nein gesagt. Und jetzt erzählen Sie mir von Dänemark, aber würden Sie ganz an mich heran, damit ich aufmerksamer zuhören kann. Näher. So nah, dass Sie mir nichts mehr verheimlichen können. Oh, ich glaubte, Sie hätten mehr Respekt vor der Königin, aber schließlich, da wir schon so weit sind, möchte ich nicht, dass dies uns nachher dabei stört, uns über Dänemark zu unterhalten. Also kommen Sie und streicheln Sie mir vor allem die Beine. Sonst bin ich in Gefahr, gleich zerstreut zu werden. Und dann weiß ich nicht mehr, warum ich mich hingelegt habe. Ihre Majestät! Ihre Majestät! Ihre Majestät! Ach, wie dumm. Da tritt der König ins Zimmer. Oh. Der Mensch findet seine Niederlage wieder. Den Alltag. Da er die Zeugen seiner Herrlichkeit verloren hat, weiß er nichts zu sagen. Er kann sogar für einen Idioten, einen Mittelmäßigen, einen Minderwertigen gelten. Und doch befand er sich noch vor wenigen Augenblicken inmitten der hohen Majestäten. Er selbst auf einem Thron zwischen regierenden Fürsten und seine Leute folgten ihm in großem Pomp, während er sich immer höher und höher schwingend bis zur obersten Plattform kam, wo nur noch der Ton der Siegesposaunen ihn erreichen konnte. Es ist vorbei. Vergebens schwamm der Arme mit unwiderstehlichem Elan sein Schicksal stromaufwärts. Vergebens hat er sich erhoben. Käse. Langsam. Gelb. Im Leichenwagenschritt. Wie ein Fuß der Welt. Er eine riesige Brustwarze. Ein alter Fleischhügel. Kauernd über einer unermesslichen Gegend, die schrecklich feucht scheint. Zur Linken, Kavallerie. Alle Pferde auf der Hinterhand. Abwärts. So stolze Reiter. Werden sie denn nie wieder hinaufreiten? Nein, nie. Zahllose Protestgebärden ihres Anführers. Aber die Stimme, so leise, als hätte ein Reiskorn zu sprechen begonnen. Schließlich bleiben sie im Morast stecken. Da, auf einmal, etwas wie ein Klicken, eine Entkuppelung. Aus dem riesigen, weichen Ding Fetzen nach allen Seiten fortgeschleudert. Nach einer gewissen Zeit ein Band, so lang und so fest, dass die gesamte Kavallerie darüber hinwegreiten könnte. Aber ihre Bestandteile sind verschwunden. Nur die Silhouette des Führers noch zu unterscheiden. Fast wäre man versucht, immer noch seine Protesthaltung zu sehen. Wäre das stolze Haupt nicht eingesunken. Und jetzt fällt er gar der Länge nach hinten und wird zu einem Zylinder. Ha, so leicht rollt er über das Band hin und mit so hellem Geräusch, als wäre er vollkommen hohl und munter. Was mich angeht, so sitze ich nun am Fuß meines Bettes, von dem aus ich dieses Schauspiel betrachtete, schweigend und immer noch in Nachdenken versunken. Hast du nicht gesagt, dass dein Finger dir wehtut? Ein bisschen. Vielleicht wäre es besser, einen Arzt aufzusuchen. Oft genügt eine Salbe. Einen Finger abzuschneiden? Klarer Fall. Inklusive Narkose dauert das höchstens 6 Minuten. Sie sind ein reicher Mann, also brauchen Sie nicht so viele Finger. Es wird mir ein Vergnügen sein, diese kleine Operation vorzunehmen. Nachher zeige ich Ihnen ein paar Modelle von künstlichen Fingern. Es gibt ganz außerordentlich graziöse darunter. Gewiss etwas teuer, aber natürlich darf man nicht auf die Preise sehen. Wir werden Ihnen das Beste vom Besten besorgen. Herr Doktor, es ist der Zeigefinger. Sie wissen, ein sehr nützlicher Finger. Gerade jetzt war ein Brief an meine Mutter fällig. Ich benutze immer den Zeigefinger zum Schreiben. Meine Mutter würde sich Sorgen machen, wenn ich noch länger zögerte, ihr zu schreiben. Ich komme in ein paar Tagen wieder. Sie ist nämlich eine sehr sensible Frau. Sie regt sich leicht auf. Daran soll es nicht liegen. Hier ist Papier, weißes Papier. Natürlich ohne Briefkopf. Ein paar herzliche Worte werden Sie wieder froh machen. Ich telefoniere inzwischen mit der Klinik, damit dort alles vorbereitet wird und die Instrumente gleich zur Hand sind. Fertig desinfiziert. Bin gleich wieder zurück. Und schon sind Sie wieder da. Das ging aber schnell. Alles in bester Ordnung. Wir werden erwartet. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Sie sehen, meine Hand zittert. Dagegen komme ich nicht an. Na schön, Sie haben recht. Besser gar nicht schreiben. Frauen haben eine solche Nase. Besonders Mütter. Sie sehen überall etwas, das ihnen verschwiegen wird, wenn es sich um ihren Sohn handelt. Und machen eine Welt aus einem Nichts. Für Sie sind wir eben kleine Kinder geblieben. Hier, Ihr Stock und Ihr Hut. Das Auto wartet auf uns. Herr Doktor, hören Sie mal, wirklich? Beunruhigen Sie sich nicht, Sie haben zu viel Skrupel. Wir werden diesen Brief zusammenschreiben. Ich will darüber nachdenken, während ich Sie operiere. Du hättest mich wenigstens nach meiner Meinung fragen sollen. Bilde dir nur nicht ein, dass man einen verlorenen Finger so leicht wiederfindet. Ein Mann mit Stummeln, sowas mag ich nicht sehr gerne. Ein Krüppel, das ist was Böses, das wird gleich zum Sadisten. Aber dafür habe ich meine Erziehung nicht genossen. Nein, da zähl nicht mehr auf mich. Du hast dir wohl eingebildet, ich würde dir gutwillig in allen diesen Dingen beistehen. Da hast du dich eben geirrt. Besser hättest du dir vorher Gedanken gemacht darüber. Hör zu, mach dir keine Sorgen wegen der Zukunft. Ich hab ja noch 9 Finger. Und außerdem kann dein Charakter sich ändern. Schwamm der Arme mit unwiderstehlichem Elan seinen Schicksalstrom aufwärts. Vergebens hat er sich erhoben. Was suchst du denn da am Plafond? Willst du wohl? Gleich kommst du herunter, sofort, auf der Stelle. In einem Augenblick törichter Zerstreutheit bin ich mit den Füßen über die Zimmerdecke gelaufen, anstatt sie am Boden zu behalten. Als ich dessen gewahr wurde, war es leider zu spät. Du bist verloren. Vergebens schwamm der Arme mit unwiderstehlichem Elan seinen Schicksalstrom aufwärts. Vergebens hat er sich erhoben. Gelähmt durch das in deinem Kopf angestaute und wie das Eisen im Hammer zusammengeballte Blut, wirst du bald nicht mehr wissen, wohin. Mit Entsetzen siehst du den fernen Fußboden, den einst so einladenden Lehnstuhl, das ganze Zimmer, ein einziger schwindelerregender Abgrund. Oh, wie gern wäre ich jetzt in einem Bottich voll Wasser, in einer Wolfsfalle, in einer Truhe, in einem kupfernen Badeofen, alles lieber als hier oben, so völlig allein auf dieser lächerlich öden, ausweglosen Zimmerdecke, von der wieder herabzusteigen dasselbe sein mag, wie sich umzubringen. Missgeschick. Missgeschick, immer wieder an ein und denselben geheftet, während so viele andere Leute in der ganzen Welt nach wie vor über die Erde hinschreiten, Leute, die gewiss nicht viel besser sind als du. Könnte ich wenigstens in den Plafond hinein und dort in Frieden, wenn auch schnell, mein trauriges Leben beenden. Aber Plafonds sind hart und man wird von ihnen immer wieder zurückgestoßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich? Im Unglück, da kann man sich nichts aussuchen. Da wird einem geboten, was übrig ist. Jetzt kommt auch noch eine Abordnung des Brennclubs herein, während du dich so verzweifelt als Deckenmaulwurf abmühst. Wir sind aufgebrochen, um ihren Mann zu suchen. Wissen Sie vielleicht, wo er sein könnte? Oh, in der Tat. Ihrem Blick folgend und unsererseits die Köpfe hebend. Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Nun sollte man ihn wohl schleunigst mittels einer hochgestellten Leiter herunterholen. Herunterholen. Ja, schleunigst. Willkommen, Herr Plüm, in unserem Kreis. Was sollen wir sagen? Wir sind ein wenig verlegen. Und wir entschuldigen uns bei Ihnen. Auf gut Glück schließen wir, dass ein nicht anwesender Veranstalter die Schuld trägt. Für Sie jedoch ist dieser Vorfall nur schmeichelhaft. Ihr Stolz, Ihr Mut, den Sie nicht haben sinken lassen. Während so viele andere an Ihrer Stelle sich demoralisiert ins Leere gestürzt. Arme und Beine und noch mehr zerschlagen hätten. Denn die Zimmerdecken in diesem Lande sind hoch und stammen fast alle noch aus der Zeit der spanischen Eroberung. Hast du gehört, Plüm? Willst du den Herren nicht antworten? Tu was! Du kannst doch nicht einfach so herumstehen und dir verlegen die Ärmel bürsten. Ja. Weder streben noch straucheln, zu Tal gehen. Das muss man können. Das ist das Spiel des rollenden Steins. Darauf betrachtet er die Welt der unbeweglichen Dinge, die jedoch zu singen und den richtigen Ton zu halten beginnen. Die Gebäude, der Boulevard, als sollten sie zu riesigen Schiffen werden, beginnen sich auf die Seite zu legen. Andere Gewölbe zwischen den Gewölben der Bauwerke geraten allmählich in Schwingung. Saaldecken senken sich beständig von den Saaldecken herab, ohne je wieder aufzusteigen. Aus seinem eigenen Gesicht hervorgegangene Gesichter blickten ihn an, von allen Seiten. Seine Schläfen singen im hohen Tenor. Indessen straffen sich die Taue des inneren Takelwerks. Mitten im Sturm durchmisst er die Welt. Wenn dies, wie ich nicht bezweifle, Casablanca ist, werde ich mich wohl am besten umgehend in das Hotel Atlantik begeben. Aber nein, auf Reisen bei den ungewohnten Anstrengungen muss man sich zuallererst stärken. Und da ist, sieh einer an, auch schon ein maurisches Restaurant, in dem man uns überdies den originalen Bauchtanz verspricht. Und wie könnte ein Reisender in der Araberstadt gewesen sein, ohne deren Hauptattraktion, nämlich den originalen Bauchtanz, gesehen zu haben? Naja, die Tänzerinnen sehen eher aus wie Jüdinnen als wie Moslems, falls es da überhaupt einen Unterschied gibt. Und die Pute war mit Maden gespickt. Der Salat war mit Wagenschmiere gewaschen. Die Kartoffeln waren wieder ausgespuckte Kartoffeln. Der Grapefruitbaum war wohl in einem Naphthalinboden gewachsen. Die Pilze rochen nach Stahl, die Pastete nach Achselschweiß. Der Wein war genauso Wein, wie über Mangansäure Wein ist. Trotzdem habe ich alles geduldig zu mir genommen, ohne den Kopf zu heben. Und jetzt kriecht eine Schlange, vermutlich aus jener Bananenrispe gefallen, auf mich zu. Ich werde sie aus Höflichkeit verschlingen und mich dann wieder in meinen leeren Teller vertiefen. Sie haben ja Ihre schöne Ärmelzunge gar nicht gegessen. Was für ein Jammer, was für eine Verschwendung. Darf ich? Ja, Sie haben nicht, was Ihr Bauchtanz für Hunger macht. Halten Sie ihr die Nasenlöcher zu. Pressen Sie ja die Stimmritze zusammen. Zu spät. Niemals wird sie die Zunge wieder hergeben, auf die sie wahrscheinlich doch gerne verzichtet hätte. Sehen Sie, das Leben immer gleich bereit, seinen Einsatz aus dem Spiel zurückzuziehen, hat sie in aller Stille verlassen. Nehmen Sie es nicht zu schwer. Beim Hinunterschlingen von Zungen, da muss immer einer verunglücken. Auch Sie hätten es sein können. Auch ich hätte es sein können. Beglückwünschen wir uns. Zerstreuen wir uns. Ich wollte, Kinder könnten uns sehen in diesem Augenblick. Kinder lieben so sehr den Anblick des Glücks. Wissen Sie, wie man ein Kind stillt? Jetzt beschnuppert sie mich. Ich werde sie aus Anstand nun wohl auch beschnuppern müssen. Aber ganz sacht. Gehen Sie nicht weg. Lassen Sie mich nicht allein. Ich flehe Sie an. Ich bin Mutter von 9 Kindern. Nein, nein, wo denken Sie hin? Aber nein. Ich werde meine Freundinnen zur Hilfe rufen. Ich wiegle das ganze Viertel auf. Sehen Sie? Schon umdrängt man uns von allen Seiten. Es entsteht ein Auflauf. Und ein Polizist tritt hinzu. Erbarmen! Erbarmen! Ich habe 9 Kinder! 9 Kinder! Seien Sie doch nicht zu hartherzig. Eine Mutter von 9 Kindern. Sehen Sie? So spricht ein Mensch. Haben Sie denn gar keinen Respekt vor der Polizei? Abschleppen! Abschleppen! Abschleppen! Abschleppen! Ihr werdet mich doch nicht in dieses widerliche, verwanzte Hotel bringen. 5 gegen 1. Und lasst eure Finger aus meinen Taschen. Sieh mal an! Das nennt man doch bestohlen werden! Es ist das erste Mal, dass mir sowas passiert! Das hat man davon, wenn man auf Polizisten hört! Gib es wieder her! Gleich gibt ihr mir uns zurück auf Heller und Pfennig! Was? Wir sind doch kein Liebsgesindel! Aus Vorsicht haben wir uns zuerst auszahlen lassen! Das ist unser Vorschuss! Aber du sollst schon noch auf deine Rechnung kommen, Kleiner. Oh, besser, ihr würdet euch nicht entkleiden, wenn ihr so voller Pickel seid. Das ist nicht gerade mein Frauenideal. Schon recht, meine Lieben. Der Kleine hier... Ihr könnt mir es glauben oder nicht, aber ich wette, er ist auch einer von den Wichtigtuern, die Angst haben vor der Syphilis. Glückssache, Syphilis. Auf ihn, nehmt ihn, nehmt ihn nur mit Gewalt. Eine nach der anderen. Lass mich, ich will weg, ich will weg. Hab's doch nicht so eilig, Kleiner. Du bleibst, bis wir fertig sind. Nochmal. Fangt ein vorne an. Immer aufs Neue. Jetzt beeil dich. Es ist ein Viertel nach Mitternacht und das Zimmer ist nur bis Mitternacht bezahlt. Aber schließlich von dem Geld, das ihr mir konfisziert habt, mehr als 300 Mark, könntet ihr doch vielleicht den Zuschlag bis morgen früh bezahlen. Na, sowas. Er ist einmalig, der Kleine. Wir sollten also ihn freihalten. Das wird ja wohl recht so wie... Die Treppe hinunter! Wo bin ich? Man hat sie zu uns gebracht, weil sonst nirgends Platz war. Dies ist ein Militärlazarett. Aha! Wieder einer von diesen berühmten Gesichtsversehrten. Der hält sich schon für ausgemustert, weil ihm die Nase schief im Gesicht sitzt. Morgen früh um 5 fahren Sie wieder ab, mein Junge. Schreiben Sie, Sanitäter, er kommt mit dem morgigen Transport zur Front. Der Nächste! Sieh an, das gibt später mal eine famose Reiseerinnerung. Fortschreitend und rasch entstanden, isolieren ihn jetzt Panzer von Schaudern, so wie den Schlafwandler sein tiefes Wissen isoliert in der Nacht und ihren Fallstricken und bedenklichem Lichtmangel entreißt. In der vollkommenen Ruhe, die den Erscheinungen vorausgeht, erwartet sein galvanisiertes Wesen die Offenbarung. Wie dem auch sei, der Grat ist bald überschritten. Denn es gibt immer einen solchen Grat. Und er fällt wieder zurück. Diese Verdoppelung der Müdigkeit, so enttäuschend sie zunächst auch ist, bietet ihm neue Gelegenheit, abzuspringen und aus dem hassenswerten Ein- und Abgeteiltsein der Welt auszubrechen. Ein Untergangskapitän reißt er die letzten Aufbauten nieder, ebnet er alles ein unter der Asche, vollendet er den Ruin. Und so wird er ein großer Bauherr gewesen sein. Ohne einen Finger zu rühren, wird er ein großer Abenteurer gewesen sein. Eigentlich hat hätten wir ihn nur an den Haaren ziehen wollen. Wir dachten nicht daran, ihm Böses anzutun. Wir haben ihm den Kopf mit einem Ruck abgerissen. Er muss schon locker gewesen sein. Sowas kommt nicht von allein. Ja. Irgendetwas muss ihm gefehlt haben. Wenn er nicht mehr auf den Schultern sitzt, ist er im Wege. Man müsste ihn wegschenken. Aber erst muss man ihn waschen. Man hätte ihn gleich waschen müssen. Denn der Beschenkte sind seine Hände erst einmal mit Blut befleckt, beginnt Verdacht zu schöpfen. Er beginnt reinzuschauen wie einer, der Aufschluss erwartet. Wo soll man nun aber fertig verschenkbare Köpfe finden? Wo findet man sowas ohne zu viel Scherereien? Im Teich? In einem Teich findet sich ja allerlei. Vielleicht wäre ein Ertrunkener das Richtige. Ich nun, ich habe ja meinen leiblichen Vetter. Aber wir haben sozusagen den gleichen Kopf. Kein Mensch wird mir glauben, dass ich ihn rein zufällig gefunden habe. Ich? Da ist also mein Freund Pierre. Aber er ist zu stark, als dass er ihn sich so ohne weiteres wegnehmen ließe. Mal sehen. Beim anderen ging's ja so leicht. Psst. Psst. Da kommt Pierre. Lasst mal ein Taschentuch fallen. Seht ihr? Pierre bückt sich. Jetzt, als wollten wir ihn aufrichten, ziehen wir ihn von hinten an den Haaren. Der Kopf ist ab. Wer es aufrollt, da hat er wieder den Wein vergossen. Nicht einmal trinken kann er. Auf den Boden schütten muss er ihn. Und sowas ist dann nicht einmal fähig, wieder aufzustehen. Haltet sie an den Haaren fest, ehe sie läuft, was zum Aufwischen zu holen. Ja. Der Körper stürzt nach vorn. Der Kopf bleibt in unseren Händen. Oh, oh, ein wütender Kopf, der noch hin und her wippt mit langen Haaren. Gebt mal dem Hund einen Fußtritt. Na, was sagt ihr? Der Kopf fällt ab. Jetzt haben sie also drei. Drei ist eine gute Zahl. Da kann man wählen. Denn das sind nun wirklich keine gleichen Köpfe. Nein, ein Mann, eine Frau, ein Hund. Und sie gehen wieder zu dem, der schon einen Kopf bekommen hat. Er steht da und wartet. Er setzt sich. Sie legen ihm den Strauß Köpfe in den Schoß. Er wiederum legt den Männerkopf nach links neben den ersten Kopf. Und den Hundekopf und den Frauenkopf mit seinen langen Haaren auf die andere Seite. Dann wartet er und sieht sie an mit einem starren Blick. Einem Blick, der weder Ja noch Nein sagt. Die da haben wir bei einem Freund gefunden. Sie lagen da, drin, im Haus. Jeder hätte sie mitnehmen können. Sonst gab es keine. Wir haben die mitgenommen, die es gab. Ein anderes Mal werden wir mehr Glück haben. Immerhin kann man von Erfolg sprechen. An Köpfen fehlt es ja nicht, glücklicherweise. Aber es ist spät geworden. Sie im Finstern finden, Zeit haben, sie sauber zu machen. Zumal, wenn sie im Schlamm liegen. Na, immerhin versuchen kann man's, ja. Aber sie karrenweise heimschleppen, wir drei. Allein, das können wir nicht. Abgemacht. Wir ziehen jetzt los. Vielleicht sind inzwischen wieder welche runtergefallen. Mal sehen. Mm-hmm. ist in den Teich gefallen. Jetzt sind wir nur noch zwei. Ach, weißt du, ich... Nein, ich habe keine Lust mehr. Da, komm. Nimm meinen Kopf. Mit dem kannst du zurückgehen. Den erkennt er nicht wieder. Er sieht ja nicht mal hin. Sag ihm doch einfach, da bin ich also beim Hinausgehen im Regen drüber gestolpert. Scheint mir ein Kopf zu sein. Den bringe ich Ihnen. Und das wird für heute ja wohl genügen? Ja, mein Guter, ich hab ja nur dich. Los, los. Keine Sentimentalität. Komm schon. Los, zieh. Zieh stärker. Mach schon. Nein, nein, du siehst, es geht nicht. Und das ist unsere Strafe. Los, los. Hä? Versuch's mit meinem. Du zieh doch. Zieh. Aber die Köpfe gehen nicht ab. Solide Mörderköpfe. Sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Sie kommen zurück, sind wieder da. Sie macht sich wieder auf den Weg. Auf den Weg. Sie entfernen sich, verfolgt von dem Blick, der wartet. Von einem starren Blick. Endlich verlieren sie sich in der Nacht. Und das ist eine große Erleichterung für sie und ihr Gewissen. Morgen werden sie wieder irgendeine Richtung einschlagen. Aufs Geratewohl. Und ihr folgen, solange sie können. Sie werden versuchen, sich ein Leben zurechtzumachen, was nicht leicht ist. Sie werden es versuchen. Werden versuchen, an nichts mehr zu denken von alledem. Versuchen, zu leben wie vorher. Wie jedermann. Also, auch ich. Vielleicht könntest du es auch einmal versuchen. Das war eine Burleske nach Texten von Henri Michaux, Die Abenteuer eines gewissen Plüm, aus dem Französischen von Kurt Leonhardt. Es spielten den Plüm Chris Alexander, die beobachtende Person Donata Höffer, weibliche Stimmen Margret Karls, Johanna Liebeneiner, Ulla Willig, männliche Stimmen Philipp Scheppmann, Moritz Stöpel, Charles Wirz. Ton und Technik Werner Klein und Karin Beaumont, Regieassistenz Stefan Dutt, Funkeinrichtung und Regie Heinz von Kramer. Produktion Saarländischer Rundfunk 1999.